In dieser Folge werden traumatische Erlebnisse von Kindern geschildert. Bitte achtet auf eure emotionalen Grenzen und entscheidet selbst, ob ihr diese Inhalte hören möchtet. Bana bir masal anlat baba. Erzähl mir eine Geschichte, Papa. Von Geistern im Schwarzwald. Was haben die gesagt, was das ist, dort, wo ihr übernachtet? Oder? Das ist ein altes Hotel. Soll ich dir was sagen? Das sind überall Kinder und tote Leute. Gab es da noch irgendwas dazwischen? Das ist ein Gerücht. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Hier soll ein Kindererholungsheim gewesen sein. Pfarrer aus dem Ort muss mal da gewesen sein. Stimmt irgendwas von dem, was Gültekin und seine KollegInnen im Dorf aufgeschnappt haben? Dass hier an diesem abgelegenen Ort Kinder gelitten haben und dass Nazis etwas damit zu tun haben? Bana bir masal anlat baba. İçinde İstanbul olsun. Ayda yılda bir olsa da muhakkak. Wir sitzen auf dem Balkon meines Cousins in Istanbul. Eine Familienrunde mit Amca, Hala, Yenge, Cousins und Cousinen. Baba richtet sich auf und dreht sein Gesicht zum Mikro hin. Gibt's wieder eine Geschichte? Ja, er sagt, ich will euch jetzt eine Geschichte erzählen, aber die ist wahr. Es geht um eine rote, dicke Strumpfhose von Anne. Die hat er an einem kalten Arbeitstag auf der Baustelle angehabt. Und dann hatte er auf der Baustelle einen Unfall, landete im Krankenhaus und die Krankenschwestern haben Annes rote Strumpfhose entdeckt. Sie haben sich kaputt gelacht. Ich beobachte, wie meine Cousins, Cousinen, Onkel und Tanten einfach alle Baba gespannt zuhören. Sie erwarten schon eine gute Pointe, als ob sie genau wüssten, was jetzt kommt, weil sie ihn kennen. Und ich bekomme ein eigenartiges Gefühl. Kenn ich dich überhaupt, Baba? Ihr hört die 5. Folge von Babas Geister. Diesmal sind wir im ehemaligen Sternenwirtshaus. Und es wird frostig. Buzgibe olacak. Vorher aber noch kurz zu Baba auf ein Glas Chai. Wir sind wieder bei Aylas Eltern. Das Wohnzimmer sieht anders aus als beim letzten Mal. Neue Möbel. Das Loch in der Wand ist zugespachtelt. Alleine traue ich mich zu dem Zeitpunkt noch nicht, mit Baba über das zu sprechen, was jetzt kommt. Also moderiert Jurate manchmal zwischen uns. Ihr dürft euch jetzt eine Frage stellen. Ayla, du beginnst. Gibt es etwas, was du anders gemacht hättest in deinem Leben bisher? Nur eine. Hätte ich gewusst, dass so ein Leben war, ist, ja, hätte ich bestimmt studiert. Was hättest du studiert? So wie du, Medien oder so. Ich wäre ein der größten Regisseur, große Filmmacher, weißt du. Doch, das habe ich drauf eigentlich. Aber diese Wissen habe ich nicht. Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Baum. Stamm. Ja, du und dein Vater, ihr seid schon ähnlich. Ja, ähnlicher, als ich es manchmal annehme. Dass Baba aus einer Kleinstadt am Schwarzen Meer kommt, weiß ich. Ich weiß auch, dass sie nach Istanbul gezogen sind, als er 6 war. Und dass sein Vater als Gastarbeiter nach Deutschland gegangen ist, zu Daimler-Benz. Aber ich wusste nicht, dass Baba erst 13 war, als Dede ihn zu sich nach Sindelfingen geholt hat. Wie war das für dich? Das war wie Gefängnis, ja. Ich habe sogar den ersten Tag, wo ich heim war, ich bin abgehauen. Ja. In Sindelfingen bin ich verloren gegangen, ja. Dann ist eine Grieche, hat gemerkt, ich habe so wütend geguckt, gemacht und hat er gesagt, Grieche, auf Türkisch hat er zu mir gesagt, was machst du hier? Was machst du hier? Ne yapıyorsun burada? habe ich gesagt, ich habe mich verloren. Kendimi kaybettim. Kayboldum. Ich will nicht mehr zurück, ich will nach Türkei, wo ich Flughafen. Hat er gesagt, wo ist dein Papa, wo arbeitet? Dann habe ich erzählt ihm, der hat mich zum Heim gebracht, wieder zurück. Sprachlos und verloren in einer schwäbischen Kleinstadt in einem Gastarbeiterheim. Noch ein Kind. Die darauffolgenden Stationen kenne ich auch. Eine Maurerlehre, Arbeit auf dem Bau, das Kennenlernen mit Anne, meine Geburt, Fließbandarbeit bei Daimler-Benz, die Geburt meines Bruders, Autoersatzteile Güney, Entfremdung, Privatinsolvenz, Hermes, LKW-Fahren, Dubai, Security. Aber wie siehst du dich selbst, Papa? Ich fühle mich wie eine Held, aber eine verlorene Held. Ich verliere immer, aber ich will immer Held sein, ja. Ich bin so ein Typ. Ich will immer Bestes, ja. Aber zum Schluss habe ich Letztes. Also, wie soll ich sagen, ich will Kaviar essen, stattdessen Kaviar kommt bei mir Traube oder was weiß ich. Aber Traube ist doch auch geil. Ist das nicht ja, auch aber lecker? Kaputte Traube nicht. Mit Jennifer gleiche. Die Action-Story mit dieser Frau, die ihr gerettet haben soll. Wollte ich halt 1 Million verdienen, obwohl mein Kopf vielleicht weg wäre. Aber Risiko war groß und Geld war auch groß. Zum Schluss, ich habe meine Sache wieder gemacht. Also, ich mache meine Sache, aber von anderer Seite, was kommen soll, kommt nicht. Babas Narrativ, ich mache alles, aber von den anderen kommt nicht, was kommen soll, kenne ich. Es macht mich wütend. Und gleichzeitig sehe ich seine Mühen, die Dinge besser machen zu wollen. Wenn das mit Dubai stimmt, dann hat er sein Leben riskiert, um uns aus der finanziellen Not zu retten. Es war nicht nur Abenteuerlust oder ein Supermärchen. Aber dachte er wirklich, dass er nichts mehr zu verlieren hat? Uns zum Beispiel. Ich habe meine Ziele noch nicht erreicht, aber ich will auch meine Familie nicht schaden. Wäre ich alleine, ich hätte vielleicht diese Ziele erreicht oder ich wäre unter Erde. Aber was willst du, die Weltherrschaft? Willst du 1 Million Euro oder willst du Haus oder was? Also oder Gesundheit oder keine Ahnung. Also was sind Ziele? Ziele. Zum Beispiel im Dorf eine Villa zum Bauen. Heute ist Baba 60 Jahre alt. Die Sehnsucht nach Memleket, nach der echten Heimat, ist noch größer geworden. Dort werden alle Träume aus Deutschland wahr. Und Gurbet, Deutschland, ist für ihn nur eine Haltestelle. Guck mal, ich arbeite jetzt 45 Jahre. Was habe ich? Nix. Und was kriege ich nachher, wenn ich Rente bin? 1000 Euro. Also das heißt, wenn ich Arbeit aufhöre, nicht mehr arbeite, ich kann nicht in das Haus wohnen. Ich muss in Baracke rein oder Container kaufen oder Flasche sammeln. Das will ich nicht. Also ich habe noch diese 10 Jahre. Was mehr ich mach. Hast du noch, oder? Mehr als 10 Jahre. Nicht zum Sterben, zum Ziel erreichen. Danach, ich kann vielleicht nicht mehr schlafen, ich kann nicht mehr essen. Was soll ich dann, ob ich lebe oder nicht? Okay, wenn meine Kinder heiraten und Enkel bringen, vielleicht kann ich mit denen rum machen. Aber wenn die nicht heiraten, dann bin ich alleine. Aber hast du Ayla? Die ist da. Ayla sehe ich 1 Jahr einmal, 2 Mal. Stimmt doch gar nicht, dass ich einmal im Jahr nur herkomme. Wie viel Mal kommst du? 1 Mal oder 2 Mal? Oder? Im Monat. Okay, du kommst 1 Tag, 2 Tage. Das, mein Gott, was 2, 3 Mal vielleicht. Was wünschst du dir von mir? Du könntest auch hier wohnen und deine Sache von hier aus machen. Ich lebe seit 17 Jahren nicht mehr bei meinen Eltern. Zwischen ihnen und mir liegen 500 Kilometer. Ich tauche zu Geburtstagen, Festen und wichtigen Dingen auf. Immer wenn man mich braucht und auch sonst. Aber dann gehe ich wieder. Vorim. Jokum. Bin da, bin nicht da. Zurück in Mainz, da gibt es weniger Familie, weniger Fragen, denen ich mich stellen müsste und mehr Luft zum Atmen. Heute versuche ich nicht auszuweichen. Jetzt musst du mir eine Frage noch stellen. Wieso heiratest du nicht? Okay. Das war die große Frage auf deine Seele, oder was? Das war halt in mein Herz. Du hast mich doch schon gefragt, schon so voll oft. Du tust immer ausweichen, weißt du? So. Du tust immer ausweichen. Sandeöle? Du doch auch. Ich bin nicht greifbar für Baba. Flüchtig. Ich denke an die Kindergeister. Ich will dich küssen. Wir folgen Ihnen. Ich glaube, ich fange mal links an. Vielleicht mal gucken. Ein kleiner Eingangsbereich. Gerahmte Fotos des Sternenwirtshauses, als es eines der größten Fachwerkhäuser Deutschlands war. Zeitungsausschnitte über die Blütezeit in den 50ern. Ein Foto vom Besuch des Schah. Die Gründerin des Hauses Paula Huber und Prinzessin Soraya stehen in freundlicher Geste zueinander. Die Wände mit Horitmustern übersät. Die Decken sind niedrig. Sie drücken. Der Mann, mit dem wir uns die vielen Stuben des Sternenwirtshauses anschauen, bleibt manchmal stehen. Er schließt die Augen. Er will gerade mal so ein bisschen reinspüren. Ich will gerade mal so ein bisschen reinspüren. Der Mann wirkt in dieser Stube noch größer als draußen. Sein Baumwollhemd leuchtet gelb-orange. Er trägt eine Kette mit einem großen grünen Stein. Also kraftvoll ist anders, gell? Kraftvoll? Kraftvoll ist anders. Also was relativ stark bemerkbar wird, jetzt auch hier drin ist, dass einfach viel Kraft verloren geht. Ich kriege hier eher das Gefühl von Schwäche. Dieser Mann heißt Konrad Stiefvater. Auf seiner Homepage nennt er sich Schwarzwaldschamane. Er hat ein vielfältiges Angebot. Darunter auch Hausanalysen bzw. schamanische Reinigungen bei Phänomenen, die sich keiner erklären kann. Er kommt also auch, wenn es spukt. Und weil niemand perfekter zu unserer Kindergeistersuche passt, haben wir ihn beauftragt, mit uns das ehemalige Sternenwirtshaus zu begehen. Ursprünglich wollten wir mit dem Schwarzwaldschaman auch in die Burg, in das ehemalige Nebengebäude des Sternenwirtshauses. Dort, wo Baba die Kindergeister begegnet sind. Aber jetzt wohnen dort Leute, die uns da auf keinen Fall haben wollen. Dazu in unserer letzten Folge ausführlicher. Wir gehen durch die verschiedenen Stuben. Jede Stube ist mit anderen Horitmustern versehen. Alles scheint noch da zu sein, bereit für die nächsten Gäste. Tische, Stühle, Bänke, sogar Tischdecken, Teller, Besteck. Die Räume wirken gespenstisch. Also ich bin null entspannt hier drin. Macht alles andere mit mir, aber keine Entspannung. Sie sind thematisch sortiert und tragen entsprechende Namen. Marienstube, Jagdstube, Bauernstube, Franz-Xaver-Höll-Stube, Sternenstube, Poststube, Kaiser-Mohler-Stube, Brunnenstube. Das wichtigste Arbeitsinstrument des Schwarzwaldschaman ist sein eigener Körper. Er orientiert sich an Wahrnehmungsphänomenen und leitet daraus ab, welche Energien Räume haben. In diesem hier bekommt er plötzlich Gänsehaut. Da wird es wieder frostiger in diesem Raum, definitiv. Und der Raum macht auch jetzt komplett dicht. Da ist gar nicht ranzukommen. Welche Stube ist das denn, Alter? Hast du gesehen, wie die hieß? Ich schau mal. Bauernstube. Ich spüre tatsächlich einen Druck im Kopf. Mir ist auch ein bisschen übel. Wir stehen in der Bauernstube mit dem Kachelofen, von der wir in den vergangenen Folgen erzählt haben. Die Bauernstube vermittelt durch ihren eingebauten Kachelofen echte Gemütlichkeit. Sie lädt besonders am Abend zum Verweilen ein und manches Kamingespräch hat wohl hier stattgefunden. Auch so manches Verhängnisvolles, wie die Zeitzeugen aus der Zeit vor 1942 berichten. Als in diesem Raum der Entschluss gefasst wurde, der Illenau einen Besuch abzustatten. Nach einer Besichtigung der Illenau, damals eine Anstalt für geistig Behinderte, wurden in der Bauernstube folgenschwere Überlegungen diskutiert. Der Schamane weiß nichts von dem, was wir über diesen Ort wissen. Er weiß nur, dass hier auf dem Gelände anscheinend Unerklärliches vor sich ging. Er weiß nichts über die Familie Huber und auch nichts von all den Nazis, die hier waren. Er weiß auch nichts von der Geistergeschichte von Baba. Das ist ein Gerücht. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Hier soll ein Kindererholungsheim gewesen sein. Und auch nichts von dem Kinderchorheim, das 1949 genau hier in diesen Stuben tatsächlich vorübergehend eröffnet wurde. Wir finden einen Antrag aus dem Jahr 1949 der Eheleute Dr. Otto und Else Bartsch zur Neuerrichtung eines Höhenchorheims im großen Haus der Horit. Gemeint ist das Sternenwirtshaus. Die Antragstellenden bringen 64 Kinder mit auf die Horit aus einem Heim, das Else Bartsch zuvor in Thüringen in Heiligenstadt geleitet hatte. Es waren Kinder, die vom Krieg traumatisiert waren, psychisch und körperlich instabil, mit nervösen Störungen, wie es hieß. In einem Bericht vom Württembergischen Landesfürsorgeverband schreibt ein Sozialarbeiter über die Einrichtung: Das Kindererholungsheim Horit wurde erstmals in der Kur vom 15.01. bis zum 1.03.1950 von uns mit Kriegsopferkindern beschickt, weshalb ich die eingewiesenen Kinder persönlich dorthin verbrachte, um gleichzeitig die Art und Führung des Heimes kennenzulernen. Wir erinnern uns an Familie Huber. Sie musste im Zuge der Entnazifizierung die Hälfte ihres Vermögens abgeben. Adolf Huber wurde ein Berufsverbot erteilt. Er durfte 10 Jahre lang kein Unternehmen mehr führen. Das Sternenwirtshaus musste also schließen. Für die Vermietung der Räumlichkeiten bekamen die beiden monatlich 770 D-Mark. In den nächsten Monaten werden in das ehemalige Sternenwirtshaus auch Kinder aus Baden-Württemberg gebracht. Besser gesagt verschickt. Zum Teil von ihren eigenen Familien, zum Teil von Waisenhäusern, in denen sie nach dem Krieg untergebracht wurden. An der frischen Luft an der Ostsee, im Harz oder eben hier im Schwarzwald. Das Kinderchorheim war nämlich eines von vielen sogenannten Verschickungsheimen. Alleine in der BRD gab es bis in die 80er um die 1000 solche Orte. Kränkelnde und schwache Kinder sollten dort genesen und sich endlich satt essen können. Was auf die Rippen kriegen, wie es so oft heißt. Unseren Berichten wollte niemand Glauben schenken. Über zensierte Postkarten, nicht enden wollenden Mittagsschlaf, auf irgendwelchen Drahtbettgestellen, anstrengende Wanderungen, eingezogene Süßigkeiten und Geschenke, die unsere Eltern uns etwa zum Geburtstag geschickt hatten. Essen müssen bis zum Erbrechen, das Erbrochene aufessen, beziehungsweise wenn im Schlafraum selber wegwischen müssen. Ich erinnere mich an den Kampf mit der Kotze, Reis oder Nudeln mit Soße. Ich habe den Geruch noch heute in der Nase. Verena war eines dieser Verschickungskinder. Ihren Bericht finden wir in Gewitternächte in Nickersberg, einem Buch von Anton Ottmann. Er selbst wurde in den 50er Jahren als 10-Jähriger in das Haus Nickersberg verschickt. Da das Kinderkurheim auf der Horit nach knapp einem Jahr nach Bühl in das Haus Nickersberg umzog, beziehen sich ihre Erzählungen eben auf diesen anderen Ort, was nichts an der gelebten Genesungspraxis der beiden Heimleitenden ändert. Eben auch auf der Horit. Hier werden wir also tatsächlich fündig. Da sind sie, die Kinder. So berichten einige ehemalige Verschickungskinder davon, dass es keinerlei ärztliche Aufsicht oder ernsthafte medizinische Versorgung gab. Kinder, die offensichtlich krank waren, wurden von anderen schlichtweg isoliert und mussten ihre Zeit im Krankenlager in irgendeiner Scheune verbringen, bis sie wieder gesund waren oder die sogenannte Kur beendet war. Es konnte auch passieren, dass die Kur ohne Ankündigung verlängert wurde. Ich hatte in dieser Zeit furchtbares Heimweh und wollte nur noch nach Hause. Weihnachten sollte es endlich soweit sein. Der Koffer war gepackt. Das Gepäck der anderen Kinder und meines stand zum Verladen am Bus. Alle durften einsteigen, nur ich wurde zurückgehalten. Weil ich an Gewicht verloren hatte, musste ich nochmal 6 Wochen im Haus bleiben. Eine Frau erzählt davon, dass sie krank gewesen sei und sich kaum an die Krankheitstage im Kinderkurheim erinnern könne. Sie vermutet, dass sie sediert gewesen sei. Eine andere Person erinnert sich an die sogenannten Liegekuren. Wir mussten uns sofort nach dem Frühstück auf die Bettgestelle legen und in der prallen Sonne bis zum Mittagessen ausharren. Nach dem Mittagessen ging es bis zum Abendessen mit dem Liegen weiter. Sprechen oder Lesen war strengstens verboten. Bei Ungehorsam wurden die Kinder natürlich bestraft. Disziplin und Gehorsam, Kontrolle, Machtausübung in Form von körperlicher und psychischer Gewalt, Einschüchterung. Das sind die Eckpfeiler eines autoritären Erziehungsstils. Besonders in Nazi-Deutschland und danach noch weiterhin verbreitet. Im Kinderkurheim wurden sie von Else und Otto Bartsch, den Berichten zufolge, intensiv gelebt. Was haben Sie da alles dabei? Das ist eine Rassel, eine Jaguar-Figur. Nachdem wir alle Stuben des ehemaligen Sternenwirtshauses gemeinsam abgelaufen sind, wählt der Schwarzwald-Schamane einen Raum, über den er in einem Ritual mehr erfahren möchte. Die Bauernstube. Der Raum sei besonders kraftraubend und würde drücken. Für sein Ritual baut er einen Altar auf. 4 Teelichter auf einer kleinen Tischdecke, Figuren aus Stein, eine Rassel. Das sind 4 Kerzen für die 4 Himmelsrichtungen. Und die Wesenheiten und Energien der 4 Himmelsrichtungen einzuladen. Der Schwarzwaldschamane packt einen Flachmann aus und sprenkelt mit dem Inhalt im Raum herum. Das ist Weihwasser. Da gab es schon mal einen Priester, der bei der Geistervertreibung mit Weihwasser die Wände besprenkelt hat. Der Priester ist gekommen, hat so komische Wörter gesagt und hat mit Wasser so überall Wände so gemacht. Und dann war eine Woche lang Ruhe. Ich hab's gerade ins Auge bekommen. Ist gesund. Okay. Das Weihwasser. Nicht nur der autoritäre Erziehungsstil von Else und Otto Bartsch war nationalsozialistisch geprägt. Die ganze Vergangenheit von Otto war dunkelbraun. Dann wollen wir mal hineingehen in die Felder. Schauen, was sich tut. Dr. Otto Bartsch stammte aus Berlin und war weder ein richtiger Psychologe noch Arzt, wie er es gerne angab, sondern Diplomhandelslehrer und promovierter Erziehungswissenschaftler. Seine Frau Else Bartsch, ebenfalls Lehrerin, begann ab 1939 in Kinderheimen in und um Berlin und Schwerin als Heimleiterin zu arbeiten. Nach Kriegsende floh sie samt der Heimkinder und dem Heimpersonal vor der Roten Armee nach Thüringen, wo sie ein Kinderheim in Heiligenstadt eröffnete. Im April 1945 folgt die Eheschließung mit Dr. Paul Bartsch. Du meinst Otto? Nein, ich meine Paul. So hieß er in Wirklichkeit. Otto war ein erfundener Name. Dann hatte er doch bestimmt was zu vertuschen. Paul Bartsch war ein extremer Rassenideologe und arbeitete sich als solcher im nationalsozialistischen System hoch. Das waren seine Meilensteine. Reichsfachgruppenleiter im Nationalsozialistischen Lehrerbund für das Anstaltserziehungswesen. Schriftleiter für den Bereich Anstaltserziehungswesen für die Zeitschrift Die Deutsche Sonderschule. Mitglied und Mitarbeiter der NSDAP im Rassenpolitischen Amt der Reichsleitung. Außerdem war er Mitglied der NS-Volkswohlfahrt, dem Verein, an den die Familie Huber das Gasthaus Sternen verkauft hatte. Wir wissen leider nicht, wie Paul und Else Bartsch auf das Sternenwirtshaus gekommen sind. Aber vielleicht kannten sich die Familien aus den Berliner Nazikreisen. Wir hatten diesen Mann vorhin erwähnt, Anton Ottmann. Durch akribische Archivarbeit hat er den Lebenslauf von Paul Bartsch rekonstruiert und in seinem Buch dokumentiert. In den 30er Jahren war Paul Bartsch in der Heil- und Pflegeanstalt Wuhlgarten tätig, einem Ort für EpilepsiePatientInnen. Mehr als 1000 Menschen aus dieser Anstalt wurden im Zuge des Euthanasieprogramms ermordet. Dass Paul Bartsch rassenideologisch gefestigt war, zeigen seine Aufsätze. In den 30ern schrieb er nämlich für die Zeitschrift Die Deutsche Sonderschule diverse Aufsätze zu Erziehungsthemen und beeinflusste damit das Schicksal unzähliger Kinder. Er forderte andere LehrerInnen dazu auf, brauchbare Schülerschaft in die Lebensform des Dritten Reiches einzuführen, unbrauchbare Schülerschaft dagegen rücksichtslos auszumerzen. In seinen Schriften rechtfertigte Bartsch als überzeugter Nazi auch Konzentrationslager, Zwangssterilisation und Euthanasie. So heißt es zum Beispiel: Die unnachsichtige Ausmerze aller Lebensuntauglichen schafft eigentlich erst die Voraussetzung für die betonte Zuwendung zu den geschädigten lebenstauglichen Volksgliedern. Wer als lebensuntauglich zu verstehen ist, lässt sich gut aus dem folgenden Zitat von Bartsch ableiten. Dem vom Schicksal ergriffenen deutschen Volksgenossen ist eine kämpferische Leistung heldischer Art zugewiesen, durch stille Verzichtleistung und Opfer auf Eigenglück und zukünftiges Leben. Nach dem Krieg ist Paul Bartsch zunächst in Heiligenstadt, im von seiner Ehefrau Else Bartsch geleiteten Heim als praktischer Psychologe abgetaucht. Später dann im Schwarzwald, als Leiter des Kinderkurheims Horit und Nickersberg in Bühl. Um seine Identität geheim zu halten, besorgte er sich diverse gefälschte Dokumente, darunter auch Gefälligkeitsschreiben, und hieß eben nicht mehr Paul, sondern Otto. Sein Doktortitel sollte suggerieren, er sei Arzt und sein Kinderkurheim werde unter ärztlicher Aufsicht geführt. Dabei war das den Berichten zufolge nie der Fall. Genauso wenig, wie es der Fall war, dass Kinder sich in dem Kinderkurheim erholt und eine glückliche Zeit verlebt hätten. Bei schweren Gewittern nachts wurden wir geweckt. Wir mussten uns anziehen und mit irgendwelchem Notgepäck unten im dunklen Tagesraum versammeln. Dort saßen wir dann voll Panik und mussten singen. Heute kann ich nicht singen, ohne dass mir die Tränen kommen, obwohl ich sehr gerne singen würde. Und es stellt sich mir gerade erstmalig die Frage, ob die Ursache dafür nicht in diesen Gewitternächten im Haus Nickersberg liegt. Die beiden haben mit dem Kinderkurheim vor allem genügend Geld verdient und konnten sich als großherzige WohltäterInnen verkaufen. Der Schwarzwaldschamane hat inzwischen sein Ritual im Sternenwirtshaus beendet. Wir hören seine Eindrücke. Da muss viel passiert sein mit Frauen. Es war eine ganz starke Präsenz da. Paula Huber. Das Bild mit ihr und Soraya im Eingangsbereich war nicht zu übersehen. Hat der Schwarzwaldschamane vielleicht auch die Zeitungsausschnitte über das Sternenwirtshaus gelesen, die dort hingen? Was auch spannend war, dass das in dem Zusammenhang das ziemlich hell wurde. Das Haus hatte mal sehr viel Licht gehabt. Und sehr viel Liebe. Also das war sicherlich von Anfang an mal ganz anders gebaut und auch ganz anders energetisch versorgt. Ja. Es kamen wahnsinnig viele Menschen irgendwann mal, also wie so ein Auflauf. Die 50er Jahre im Sternenwirtshaus. Die Menschenmassen, ja. All die Promis. Menschen, die in Bussen kamen, um hier Kaffee zu trinken, ein Schinkenbrot zu essen. Gewalt, viel, viel Gewalt, was von der Energie her immer mal wieder kam. Ja. Das Haus ist wirklich total stark verschlossen und gewährt ganz, ganz wenig nur Einblick und Zugang. Ja, es macht sofort dicht, wird dann alles schwer, dunkel, schwarz. Ja. Und es stand wie so eine schwarze Wand, wo man das Gefühl hat, da kommt man jetzt nicht mehr durch. Ja. Das war die fünfte Folge der sechsteiligen Serie Babas Geister von Ayla Güney und Jurate Braginaite. In der nächsten und letzten Folge der Serie sind Ayla und Gültekin zusammen auf dem Horit-Gelände. Die kennen Libir Final, ein stacheliges Finale. Seid dabei! Alle Folgen der Serie findet ihr jetzt schon in der ARD Audiothek und in der Deutschlandfunk-App. Sowie wöchentlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Es sprachen Idil Hasni, Derya Çakmak, Merle Schwarzbach und die Autorinnen. Ton: Alejandro Weyler. Mischung: Cornelia Nelly Böhm und Andrew Mottl. Musik: Kasia Kadlubowska. Redaktion: Christian Lerch und Christiane Habermals. Beratung: Mara May. Regie und Schnitt: Jurate Braginaite und Ayla Güney. Eine Produktion für SWR Kultur und den Deutschlandfunk 2025. 40 Kinder in einem Jahrgang. Durchgefallen. Im allerersten Schuljahr. Das ist die Realität an der Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen-Hemshof. Gerade im Hinblick auf die Kinder kannst du nicht weitergehen. Was läuft hier falsch? Liegt es an den Kindern, den Lehrkräften oder an unserem Bildungssystem. Also die Kinder sind nicht daran schuld, wenn wir als Schule nicht gut funktionieren. Aber es geht um mehr als die 40 Schüler der Gräfenau-Schule. Es geht um die Frage, warum Schule gerade die Kinder im Stich lässt, die sie am meisten brauchen. Wer aus ungünstigem Umfeld kommt, der hat im Leben meistens nur eine einzige Chance. Es geht um ein überfordertes System. Ich muss dann irgendwann sagen, da komme ich nicht weiter. Und es geht um uns alle. Unsere Schulen heute sind unsere Gesellschaft morgen. Mein Name ist Lisa Graf. Im Podcast Durchgefallen mache ich mich auf die Suche nach Lösungen, wie Schule zu einem Ort werden kann, an dem alle Kinder eine Chance haben. Durchgefallen. Wie Schule uns als Gesellschaft spaltet. Alle 5 Folgen hört ihr ab dem 31. Januar in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.